downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA- und Basketball-Podcast, Folge 13 mittlerweile. Vielen Dank für euer Feedback unter der Woche. Wir haben sowohl echt nette Resonanz gekriegt auf das Weihnachtsspecial, was wir angekündigt haben, und auch auf den letzten Post, wo ihr wieder ein Team wählen konntet. Ist immer nicht so einfach für uns, wenn viele unterschiedliche Teams dabei sind, eins zu picken. Diesmal haben zwei Leute von euch gesagt, dass ihr gerne die Milwaukee Bucks hören möchtet, wenn man so will, oder dass wir die analysieren sollen. Insofern haben wir das diese Woche gemacht. Die gibt's dann in der zweiten Hälfte des Podcasts als adoptiertes Team. Und wie immer starten wir mit einem Roundup durch die ganze Liga. Ja, hi auch von mir. Vielleicht nochmal kurz dazu. Wir wählen das jetzt nicht nach Schedule aus oder auf wen wir gerade besonders Lust haben, was das Team, das wir adoptieren, betrifft, sondern losen das tatsächlich dann aus. Das heißt, auch wenn es jetzt Leute gibt, die allein stehen mit ihrem Wunsch, ein Team zu haben. Die Blazers wurden zum Beispiel genannt dann nehmen wir das natürlich gern mit auf. Würden euch dann bitten, einfach weiter die Teams zu nennen, auf die ihr Bock habt. Über früher oder später wird das auf jeden Fall auch kommen, weil wir, ich glaube, das können wir auch nochmal sagen, erstmal nur vorhaben, jedes Team nur einmal zu adoptieren, dass auch immer ein bisschen was anderes in den Pott kommt und wir nicht die Teams über Gebühr analysieren und andere außen vor lassen. Fangen wir mal an mit Teams, über die wir zwar häufiger schon gesprochen haben, aber das auch zu gutem Recht. Das sind zum einen die Golden State Warriors und zum anderen die Blazers. Die sind nämlich lava heiß momentan, gewinnen wie sie wollen. Die Warriors stehen bei 12 Siegen in Folge. Die Blazers haben von den letzten 10 9 gewonnen und dann hast du eben noch gesagt, dass es sogar von den letzten 14, die letzten 13 der letzten 14 Spiele waren. Und da ist vielleicht auch mal ein bisschen interessant zu sehen, wie machen die das. Es ist natürlich nicht nur, sind natürlich nicht nur die Splash Brothers jetzt zum Beispiel bei den Warriors oder nicht nur LaMarcus Aldridge bei Portland, sondern ich glaube, sie machen es unterschiedlich. Wir haben es schon häufiger erwähnt, dass es bei Portland wirklich so ist, dass die eine recht enge Rotation schon jetzt spielen. Ich würde sagen, das sind meist so maximal um die 8 Spieler rum, die sie benutzen, dafür dann aber sehr intensiv. Und dass das da wirklich die erste 5 sind, die überdurchschnittlich spielen und da auch die Spiele für sich entscheiden können. Während es bei Golden State gerade jetzt während des Streaks, den sie haben, häufig dann Rollenspieler oder Ergänzungsspieler waren, die dem Team häufiger mal zum Sieg verholfen haben. Maurice Bates hatte 2 Spiele, wo er Lights Out geworfen hat. Draymond Green spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und wenn du dann natürlich noch Leute hast wie Sean Livingston oder ein Andre Iguodala, der halt sehr, sehr viel machen kann für dein Team, was dann auch nicht unbedingt auf den Statistikbogen kommt, lassen sich diese 12 Siege eigentlich dann ganz gut erklären. Insofern X-Faktor vielleicht noch zu den Blazers, durchaus Chris Kaman, wer hätte es für möglich gehalten? Er hat mal ein Jahr bei Dallas auch gespielt, dann bei den Lakers. Ist immer so ein Spieler gewesen, meiner Ansicht nach, der irgendwie 10 Punkte mit 10 Würfen gemacht hat, 5 getroffen, aber nimmt sich sehr, sehr viele Würfe. Aber dieses Jahr bei Portland klappt's. Da bringt er diesen Spark von der Bank, spielt ganz passable Defense, blockt hier und da einen Wurf und entlastet damit die Starter. Und das ist eine Sache, die Portland sehr, sehr gut gebrauchen kann, gerade über die 82 Spiele. Ich habe es gestern Nacht leider am eigenen Leib erfahren, als sie gegen die Knicks gespielt haben. Was mir bei Portland positiv auffällt, ist, dass die Starting Five nicht unbedingt flashy ist, bis auf jetzt Lillard vielleicht, aber unheimlich verlässlich. Also Wesley Matthews und Nicolas Batum machen genau das, was du von denen verlangst. Wesley Matthews kannst du zu jeder Situation im Spiel in die Ecke stellen, der trifft seinen offenen Dreier. Bei Batum ist das nicht anders. Batum kann sogar an einem guten Tag deinen vom Gegner den besten Wing noch verteidigen oder eben, wie du sagst, dann auch Pässe kreieren für die anderen. Robin Lopez stellt exzellente Screens, wo Lillard rumlaufen kann, wo er zum Korb ziehen kann, was ihn stark macht. Also auch außerhalb dieser beiden, Lillard und Aldridge, sind das drei Jungs, die einfach einen richtig guten Job machen. Und deswegen läuft das da, denke ich, auch so gut. Bei Golden State denke ich, ja, Draymond Green hat sich so ein bisschen als der dritte Adoptiv-Splash-Brother mittlerweile herausgestellt, hat vor ein paar Tagen 7 Dreier getroffen in einem Spiel. Aber ganz wichtig ist für die, glaube ich, einfach, dass Bogut fit ist. Das war in den letzten Jahren nicht so, beziehungsweise konnte man sich nicht darauf verlassen. Jetzt ist es mittlerweile das 20. Spiel der Saison plus eine komplette Offseason, wo er mit den Jungs trainiert hat. Bogut bringt zwar keine überragenden Zahlen, aber macht auch wenig Fehler. Und dazu echt eine taffe Defense mit irgendwie fast 2,5 Blocks im Spiel, 1,5 Steals. Klar, die 8 Rebounds muss er sich mit seiner Größe holen, aber auch eben, ich glaube, wenn ich mich nicht verlesen habe, fast 5 Assists, 4-5 Assists. So ein bisschen ähnlich vielleicht, nur dass er weniger scored wie so ein Marc Gasol bei Memphis, der auch echt die Bälle verteilen kann und eine gute Defense spielt. Joakim Noah, genau, wäre da auch noch zu nennen. Und ja, ich denke, wenn du das alles so zusammenfasst, also dass A, die Jungs alle fit sind und B, halt die Rollenspieler genau das machen, was von ihnen verlangt wird, dann kommt eben sowas dabei raus, 13 von 14 Spielen gewinnen oder 12 in Serie. Ein weiteres Team, was momentan recht viele Spiele gewinnt, vor allem deshalb, weil sie im Osten sind, oder nicht deshalb, aber halt, da sieht man es dann insbesondere in den Standings, sind die Atlanta Hawks. Haben wirklich einen guten Run, haben 6 Spiele in Folge gewonnen, sind jetzt sogar bis auf den 2. Platz im Osten hochgeklettert. Viel hat das damit zu tun, dass sowohl Jeff Teague als auch Paul Millsap wirklich eine riesen Saison spielen. Ich habe es mir für letzten Pod sogar mal aufgeschrieben, dass ich finde, dass Al Horford nicht mehr der Al Horford irgendwie ist, den wir sie kennen. Er hatte sich letztes Jahr ein Band in der Schulter gerissen und das war schon sowieso ein bisschen sein Schwachpunkt, ein bisschen verletzungsanfällig und ihm fehlt ein bisschen, explosiv war er nicht wirklich vorher, aber ihm fehlt so ein bisschen diese Übersicht und Potenz auf beiden Seiten des Feldes, die wir eigentlich von ihm gewohnt sind. Ist ein bisschen schwierig, das natürlich jetzt über 20 Spiele zu beurteilen, weil er immer noch seinen Halbfeld-Mitteldistanzwurf sehr gut trifft, vor allem von der Baseline und auch defensiv viele Dinge macht, die man dann eben nicht unbedingt auf dem Statistikbogen sieht. Aber ich hoffe doch, dass er bald zu alter Form wieder zurückfindet. Aber wie schon erwähnt, da kommen 2 Spieler, die das sehr gut auffangen können in Teague und in Millsap. Und auch, das habt ihr, glaube ich, einen oder jemand von euch hat es sich auch gewünscht, dass wir mal das Spiel von Dennis Schröder analysieren. Das würden wir vielleicht ganz gern zur Weihnachtsedition dann machen, sozusagen, dass wir das so noch reintun. Vielleicht für euch, wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen mehr über Dennis Schröder und wie er in der NBA angekommen ist, zu lesen. Geht doch mal auf den Blog von Grantland, wenn ihr auch mal Bock darauf habt, englischsprachigen Blog zu lesen. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Zach Lowe hat da das Spiel analysiert von Dennis Schröder, ohne jetzt mal die deutsche Brille von Spox und Konsorten aufzuhaben. Hat er seine Schwächen und auch seine Stärken dann irgendwie aufgezeigt. Ich glaube, da hat Dennis noch einiges zu tun, aber es sieht schon sehr gut aus, was er macht momentan. Ja, bei Atlanta hast du recht, ich bin auch ein bisschen enttäuscht von Al Horford, weil ich dachte, dass er, wenn er wirklich fit ist, wieder so ein All-Star-Potenzial vielleicht sogar hat, das, was Millsap in der letzten Saison hatte. Und wenn er das diese Saison noch kriegen kann, dann sind die auch verdammt gefährlich. Ich finde auch, wir hatten es in den Previews mal, ist der Name mal gefallen, Damari Carroll spielt eine gute Saison und spielt auch, wie ich es gerade bei Portland gesagt habe, eigentlich genau die Rolle, die von ihm verlangt wird, genauso wie ein Kyle Korver, der, wenn du ihn sträflich offen stehen lässt, dann bestraft er dich halt sofort mit Dreiern dafür. Da Jeff Teague zieht wahnsinnig gut zum Korb. Also ich glaube, das ist ein Team, mit dem zu rechnen ist. Natürlich ist es so, dass der Record von den Atlanta Hawks im Westen nicht viel wert wäre. Insofern muss man mal gucken, wie sich das einpendelt. Aber da können die ja nichts für. Wenn der Record am Ende für die Top-Plätze im Osten reicht, dann ist das eben so. Ja, ein paar Teams, es sei denn, du hast noch eins, was du erwähnen möchtest, bei dem es richtig gut läuft aktuell. Sonst würde ich auf die Teams gehen, bei denen es vielleicht nicht so gut läuft. Ja, vielleicht höchstens Cleveland. Hatten wir jetzt die letzten Wochen mal erwähnt, dass die Jungs da mal zu Potte oder in die Pötte kommen müssen. Hat sich auch so ergeben. Cleveland hat die letzten 6 gewonnen und kommt so langsam ins Rollen. Wir haben, glaube ich, auch häufiger schon erwähnt, dass das nur eine Frage der Zeit ist, bis wenigstens die Offensive zu klicken beginnt, dass die Jungs eingespielt sind. Und auch wenn das in der Defensive noch nicht alles so rund läuft, kann dieses Team mit dem Kader und dem Starpotenzial, das sie haben, auf jeden Fall sehr, sehr viele Spiele gewinnen. Ja, das denke ich auch. Wie sich das Team vielleicht noch verändern wird, kommen wir gleich nochmal kurz zu, wenn wir das der 15. Dezember naht, was so der Anfang der Trade-Phase in der NBA sein könnte, und auch Clevelands Name wird da häufig genannt, da werde ich gleich auch nochmal einen Satz zu sagen. Ja, Teams, bei denen es nicht so gut läuft, als erstes erwähne ich natürlich die Knicks, 8 Spiele in Folge verloren, 18 Niederlagen oder 17 Niederlagen, ich höre auch mittlerweile auf zu zählen. Viele knappe Spiele dabei, aber das Spielerpotenzial reicht einfach aktuell nicht, um auch vor allem gegen Teams aus dem Westen wie gestern Portland mitzuhalten, und dann dazu kommen halt noch so dumme Sachen wie gegen Charlotte, dass du eigentlich mit 4 Sekunden vor Schluss vorne liegst und dann wechselt Fischer anstatt eine Defensive Rotation, wechselt er dann Stoudemire ein, der den Layup nicht verhindern kann. Das sind halt alles so Dinge, die dann wehtun, aber naja, dass es eine richtig erfolgreiche Saison wird, davon bin ich ja auch nicht ausgegangen. Dass es so scheiße wird, das hätte ich aber auch nicht gedacht. Detroit ist auch noch so ein Fall. Da hätte ich vor der Saison eigentlich auch gedacht, naja, mit Stan Van Gundy kann da bestimmt was gehen und den 3 großen Jungs mit Sicherheit auch. Das tut's aber nicht. 12 in Folge verloren, und ein Facebook-User hat die Frage in den Raum gestellt, sind sie damit das schlechteste Team der Liga, weil sie gegen Philly verloren haben. Und Philly will halt nicht gewinnen, ist aber nur ein Spiel schlechter als Detroit. Detroit will gewinnen und hat erst 3 Siege auf dem Konto. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Also mit dem Talent von Andrew Drummond und Greg Monroe, mit Jay Smooth, einem Veteran, der eigentlich weiß, wie es in der Liga zugeht. Aber vor allem auch, weil ich mir viel von dem Coaching von Van Gundy ausgerechnet hatte, hätte ich nicht gedacht, dass es so katastrophal läuft. Und mittlerweile, also oder im Moment, geht es richtig in die Hose. Ja, lieber Matthias, ich glaube, das warst du, der das geschrieben hat, mussten wir tatsächlich leider bejahen. Die Pistons sind tatsächlich das schlechteste Team derzeit. Wenn wir jetzt mal es Power Rankings nennen wollten, würden sie ganz unten stehen. Du hast es schon erwähnt, wer jetzt gegen Philly verliert, das an für sich ist jetzt schon mal nicht so gut. Müssen wir natürlich auch Philly zugute halten, dass sie da jetzt mittlerweile 2 Spiele für sich entscheiden konnten, die man gewinnen kann, und das haben sie gemacht. Michael Carter-Williams hat statistisch gesehen eine super Woche gespielt. Aber ja, ich muss sagen, hat mich auch ein bisschen enttäuscht, dass Van Gundy da als Coach bisher aufs Parkett gezaubert hat oder es eben versäumt hat, das zu tun. Er hat, glaube ich, mindestens 20 Spiele lang wieder dieselbe Starting Formation gehabt, wo er die 3 großen Jungs gleichzeitig hat spielen lassen, während er in der Preseason mal Monroe von der Bank hat kommen lassen. Wir dachten, okay, das ist ein Zeichen, dass er es wenigstens gecheckt hat, dass man Spacing braucht. Hoffentlich passiert das, wenn Jody Meeks jetzt wieder von seiner Verletzung zurückkehrt. Aber eigentlich müsste mittlerweile jeder wissen, dass du dadurch deinen Platz zu eng machst. Da hat auch Drummond drunter leiden müssen. Er hat sehr schlecht aus dem Feld geworfen bisher, größtenteils jedenfalls, weil eben da der Platz nicht ist. Und dann musst du irgendwie es hinbekommen, gerade wenn Gundy, der ja eigentlich eine Autorität ist und der schon lange in der Liga ist, musst du sagen, okay, dann kommt jetzt halt Monroe oder Smith von der Bank. Die Spielzeit bleibt ungefähr gleich, aber du hast halt andere Rotationen. Das finde ich ziemlich schwach, ehrlich gesagt. Das muss er eigentlich auch selber wissen. Was aber viel schlimmer ist, egal ob es nun aufgezeichnet worden ist oder im Zweifelsfall die Jungs das selber machen, ist, wie sie das Spiel verloren haben gegen Philly. Ich habe mir es leider Gottes in der Condensed Version mal angeguckt, und die letzten beiden Possessions von Detroit waren halt ein Dreier von Smith, von Jay nicht so smooth, und dann wirklich ein Verzweiflungsgedribbel und ein Fadeaway-Airball, mit dem Jennings versucht hat, das Spiel zu gewinnen. Das ist Hero-Ball, den du in der NBA nicht spielen darfst, jedenfalls nicht eigentlich, wenn du einen Coach hast, der darauf achtet, weil dann sitzt du auf der Bank. Und mit 3 und 18 dem Record, musste eigentlich was passieren. Dann musst du jetzt auch als Coach sagen, hey, okay, da muss was sich ändern, und ich setze jetzt Jennings auf die Bank oder mach Ähnliches. Insofern bin ich da schon ziemlich schwer enttäuscht, was die Pistons da veranstalten dieses Jahr. Ich glaube, außer du hast jetzt noch ein Team, was stinkt, würden wir vielleicht noch sagen, kurz, OKC hat endlich seine beiden Stars wieder zurück. Das ist, glaube ich, für alle Fans des orangenen Leders eine schöne Sache, dass Kevin Durant wieder auf dem Platz steht und Basketball spielt, ist schön anzusehen. Müssten klar wieder erstmal ein bisschen reinkommen, haben 2 Spiele gewonnen, 1 verloren, seit die beiden wieder zusammenspielen. Durant spielt so um die 28 bis 32 Minuten jetzt, muss er sich auch erstmal wieder anpassen, um in den Rhythmus zu kommen. Er, der eigentlich immer so mindestens 36 Minuten gespielt hat bisher in seiner Karriere. Aber ich glaube, das wird kommen. Wenn man sich die Standings anschaut, der 7. Platz im Westen wird von Dallas bemannt mit einem Record von 16-6. Aber danach fällt es ein bisschen ab. Also Phoenix ist, glaube ich, derzeit 8. Hat schon ein bisschen Luft gelassen zwischen dem 7. und dem 8. Ich glaube, OKC ist jetzt 4 Spiele zurück. Ist jetzt noch nicht alles so schlimm, klar. Die müssen einen sehr, sehr krassen Run halt hinlegen. Aber ich glaube, für OKC gilt es jetzt erstmal Ruhe zu bewahren und von Spiel zu denken. Ich denke auch. Also die Saison ist noch lang genug und wenn du dich im Zweifel darauf verlassen kannst, dass jetzt Westbrook und Durant von jetzt ab für die nächsten 60 Spiele fit sind, dann denke ich auch, wird es früh oder später wieder näher an die Playoff-Plätze gehen und ich bin auch eigentlich davon überzeugt, wenn sie diese Normalform, die das Team bringen kann, abrufen, dass es dann auch für einen Playoff-Platz am Ende reichen wird. Ich hatte es gerade schon gesagt, 1-2 Trade-Gerüchte fliegen so durch die Liga, weil der 15. Dezember bald vor der Tür steht. Vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund, warum eigentlich der 15. Dezember? Das ist der Zeitpunkt, ab dem du in der NBA die Spieler, die du in der Offseason gesigned hast, wieder als Trade-Masse, wenn du so willst, benutzen darfst. Vorher darfst du das nicht. Insofern die Spieler, die du dir neu dazugeholt hast, die einen neuen Vertrag bei dir bekommen haben im Team, die dürfen dann wieder für einen Trade genutzt werden. Das heißt, bis Februar läuft dann quasi die Trade-Phase, wo die Teams dann untereinander ihre Spieler tauschen können, sich nochmal verbessern können und. Und das geht jetzt eben in einer Woche los. Cleveland hatte ich schon angesprochen. Dion Waiters, das schwarze Schaf, wenn man so will, im Team, wird immer wieder angeboten, weil Cleveland auf einigen Positionen, so war das Star-Potenzial, vor allem in der Offensive da ist, dann doch noch was fehlt. In der Defense und vor allem unterm Korb müssen sie sich aktuell meiner Meinung nach zu sehr auf Varejão und Tristan Thompson verlassen. Das wird gegen Teams, die richtig gute Bigs haben, eben nicht reichen. Das hat man auch schon in einigen Spielen gesehen, dass es dann echt schwierig wird. Oder LeBron muss die 4 verteidigen und dann fehlt ihm vorne die Power und. Was jetzt im Raum stand, war ein Trade mit Memphis, habe ich heute auf ESPN gelesen. Dion Waiters, ich weiß nicht, was da noch dazu kommt. Manchmal wird da ja noch ein Pick zugegeben oder noch irgendwas gegen Costa Kofus. Wäre so einer, den Cleveland mit Sicherheit gut gebrauchen könnte. Die Frage dahinter ist, ob Memphis im Gegensatz Dion Waiters gebrauchen könnte. Wir beide haben gerade schon gesagt, na, nicht so richtig, glauben wir nicht dran. Anderer Name, der da gefallen ist, ist Tayshaun Prince, der wohl auch im Interesse von Cleveland war, wo wir beide aber auch schon drüber geredet haben und gesagt haben, naja, eigentlich habt ihr ja Sean Marion und wenn, dann soll das wohl ein richtig großer sein, den ihr euch holt, um Varejão zum Beispiel zu entlasten. Da wirst du gleich mit Sicherheit auch noch einen Satz zu sagen. Dann gebe ich dir aber das hier auch noch mit auf den Weg. Es gab unter der Woche ein Frühstück, was in den Gazetten heiß diskutiert worden ist. Und zwar haben die LA Lakers in Boston gespielt und vor dem Spiel sind Kobe und Rondo zusammen frühstücken gegangen. Das ist im Grunde ja noch nichts Besonderes, weil es halt in der NBA so ist, dass viele Spieler untereinander befreundet sind. Warum soll man auch nicht mal abseits des Platzes quatschen? Die Besonderheit daran ist natürlich, dass Rondo nach der Saison Free Agent ist und Kobe unbedingt neue Free Agents in LA haben will. Insofern können die mir sonst was erzählen? Selbstverständlich ist es darum gegangen, dass Kobe gesagt hat, Junge, ich nehme gerne Pässe, du gibst gerne Pässe, wir passen doch perfekt zusammen. Ich nehme gerne Würfe, du kannst keine Würfe nehmen. Wäre das nicht der Perfect Fit? Geld haben wir auch genug. Wenn ich dich noch in irgendwie Hollywood irgendeinen Film reinstecken soll, dann kriegen wir das auch schon hin. Natürlich ist es darum gegangen. Von offizieller Seite dürfen das die Teams natürlich nicht. Also Mitch Kupchak zum Beispiel dürfte jetzt nicht auf Rondo zugehen und ihn in der Saison schon davon oder nach L.A. lotsen, das geht nicht. Aber so ein Spieler wie Kobe mit seiner Ausstrahlung vor allem, der macht sich das schon zunutze, denke ich. Ja, vielleicht erstmal der Reihe nach. Also wenn ich der GM der Memphis Grizzlies wäre, würde ich, wenn Dion Waiters angeboten wird, zu 99 von 100 Fällen sofort den Anrufbeantworter anmachen oder vielleicht sogar das Telefon direkt zum Museum von Elvis Presley weiterleiten, das auch in Memphis ist, damit ich ja nicht irgendwie auch nur in die Nähe komme, mir Dion Waiters andrehen zu lassen. Aber das ist meine besondere Meinung zu dem Jungen. Rein sportlich ist, glaube ich, nicht unbedingt der beste Trade für Memphis, egal ob das nun Tayshaun Prince ist oder auch Costa Kufos, weil sie mit Vince Carter schon jemand haben, der auf der 2 spielen kann, der potenziell ja Shooting Power bringt von der Bank und sie den sogar momentan recht spärlich benutzen. Er spielt, glaube ich, nur so 15 bis 20 Minuten immer. Insofern, ja, sie haben Courtney Lee, da sind sie eigentlich gut aufgestellt. Ich glaube, da wird sich trade-technisch recht wenig tun bei Memphis. Aber es gibt wohl ein paar Teams, die sicherlich ein bisschen Shooting-Power von der Bank bringen können. Da müssen wir uns mal ein paar Gedanken machen, die Trade-Machine heiß laufen lassen. Freue ich mich auch in gewisser Weise wieder drauf. Ein paar Teams haben es nötig, das Spielermaterial dann vielleicht auch auszutauschen oder auch Leute loszuwerden in dem Fall. Was du aber definitiv richtig gesagt hast, Cleveland ist super dünn unter den Körben. Haben noch Brandon Haywood, aber was der noch kann, außer Handtücher wedeln auf der Bank, weiß man nicht wirklich. Insofern wird sich zeigen, was sie da bewegen können mit Trade-Chips. Zum zweiten Rumor, den du genannt hast, die beiden Exzentriker, nenne ich sie mal, der Breakfast Club, wäre interessant. Also ich gucke Rondo gerne zu, ist sicherlich auch so ein bisschen so ein Stat-Nazi, wenn man das jetzt mal politisch unkorrekt so sagen möchte. Der passt halt Fastbreak-Layups wieder zurück über die Mittellinie, wenn er muss, um irgendwie keine Punkte machen zu müssen oder wenigstens noch eine Möglichkeit auf einen Assist zu haben. Aber Spaß beiseite, ich glaube, das wird passen. Der Junge ist interessiert in Künste und Fashion, insofern passt er vielleicht auch nach L.A. Ist natürlich viel Spekulation auch. Ja, und wen, wenn nicht Rondo, würde Kobe so hart abfeiern deswegen, ne? Also Kobe, wenn du noch einen im Team hast, der sich keine Würfe, also den anderen quasi im Team im Moment hat Kobe nicht erlaubt, Würfe zu nehmen, und dann hast du einen, der Würfe nicht nehmen will von selber. Wunderbar, Kobe nimmt sich 30 Würfe im Spiel, Rondo kriegt sein Triple-Double, weil er irgendwie Rebounds klaut und Kobe die Bälle auflegt. Wäre für beide, glaube ich, das, also hätten sie beide, glaube ich, Spaß dran, ob das dann so kommt, weil im Grunde will Rondo ja auch zu einem Contender, wenn man mal ehrlich ist, das muss man dann mal abwarten, aber naja, schauen wir mal. Injuries wollten wir auch noch besprechen, also wer hat sich verletzt, wie sieht's in den Rotationen aktuell aus? Boogie, Virusinfektion, Meningitis, 1 Woche bis 10 Tage, und ich glaube, er fehlt sogar schon jetzt 10 Tage, also sind es insgesamt dann irgendwann fast 3 Wochen, die er ausfällt. Das ist natürlich echt schade, weil einmal gucken wir beide Boogie gerne zu, bei dem, was er macht, spielt bisher eine absolut geile Saison, und Sacramento hatte auch echt am Anfang der Saison einen guten Run. Jetzt, wo er verletzt ist, merkt man natürlich, dass so ein Rudy Gay das Team nicht alleine tragen kann. Das ist dann doch ein bisschen zu wenig aktuell noch in Sacramento. Das tut mir schon leid, und ich bin auch einer von denen, die ein Managerspiel haben. Deswegen auch uncool von dieser Seite. Dwight Howard, ähnlich, fehlt schon ziemlich lange Zeit. Und jetzt hat sich Kevin McHale, der Coach der Houston Rockets, zu Wort gemeldet und hat gesagt, he doesn't expect him anytime soon. Oder so wurde es jedenfalls überliefert. Das heißt, out indefinitely, es ist kein Datum für eine Rückkehr festgelegt. Insofern, da weiß man auch nicht so richtig, was los ist, und die Fans von Houston müssen noch ein bisschen auf Dwight Howard verzichten, aber in Houston läuft es ja gar nicht so schlecht, also kein Beinbruch aktuell. Brook Lopez, mal wieder, diesmal ist es der Rücken, wenn es nicht der Fuß ist, ist es der Rücken, auch wieder eine Woche raus, könnte auch zu einem besseren Zeitpunkt für Brooklyn kommen. In Brooklyn läuft es aktuell auch nicht so gut, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, und wenn jetzt noch deine Scoring-Option Nummer 1, beziehungsweise neben Joe Johnson vielleicht ausfällt, dann wird es natürlich auch nicht einfacher. Also ja, 3 Big Men hat es getroffen in dieser Woche. Ja, ist einfach schade. Ich sag gleich noch einen weiteren Big Man, der sich noch verletzt hat. Das sind eigentlich dann insgesamt 4 Jungs, die vor allem offensiv tolles Paket am Start haben, denen man gern zuschaut, wo man auch wirklich immer Lust hat, irgendwie zu gucken, wie haben die sich geschlagen. Bei Sacramento wiegt das natürlich am schwersten, diese Verletzung. Ich glaube, sowohl Houston, beziehungsweise Houston hat schon bewiesen, dass sie es auffangen können, haben in den 9 Spielen, die Dwight bisher verpasst hat, einen Rekord von 7 Siegen und 2 Niederlagen. Das lässt sich durchaus sehen, oder mehr als sehen sogar. Und auch die geplagten Brooklyn Nets haben eigentlich vom Kader her die Option, das Scoring wieder aufzufangen. Da ist zwar unterm Korb ein bisschen dünner, aber da hast du immerhin einen Plumlee, der auf der 5 dann spielen kann, der natürlich nicht die Punkte bringt, aber du hast immerhin einen Big Man, den du dann einsetzen kannst, der das ein bisschen auffängt. Aber für mich ist es natürlich immer schade, wenn es jemand ist, der so eine lange Verletzungsakte schon hat oder Krankenakte, dass du dann nur hörst, okay, MRI, Rücken ist nicht so gut. Also ich hoffe, es bleibt bei der Woche für Brook Lopez. Bei wem es nicht bei einer Woche bleibt, beziehungsweise der schon länger ausgefallen ist, auch ist Nikola Pekovic. Die Minnesota Timberwolves sind sehr gebeutelt. Ricky Rubio, Kevin Martin, Pekovic, da fällt schon viel Talent aus. Müssen wir uns jetzt übrigens auch auf die Schulter klopfen in einer anderen Hinsicht, weil wir haben, falls ihr uns vor ein paar Wochen zugehört habt, haben dieses kleine Spiel gemacht, wann Philly ihr erstes Spiel gewinnen wird und sind, glaube ich, 2 Wochen weit im Voraus gewesen und haben gesagt, Junge, da ist das Spiel, die werden gegen Minnesota gewinnen. Gesagt, getan. Gut für Philly, schlecht für Minnesota. Insofern fehlt den Pekovic da auf jeden Fall, auch was das Scoring betrifft. Ja, du sagst es gerade, muss man natürlich dann auch schon fragen, ne, ob so eine Verletzung vielleicht ein bisschen länger gezogen wird. Es wäre schon schlimm, wenn man jetzt schon sagt, man tankt, aber ich glaube, Flip Saunders in Minnesota weiß auch, dass die Playoffs nicht wirklich drin sind. Und dann willst du vielleicht jemand wie Giorgio Deng doch ein bisschen mehr Spielzeit geben und gucken, wie der sich macht, während Pekovic dann draußen sitzt. Letzter Big Man, allerdings vom Leistungs-Input oder Output ein bisschen weniger populär. Jan Mahimi von Indiana Pacers hat sich im Fuß was gerissen. 6 bis 8 Wochen raus. Ja, die Krankenliste bei den Pacers wird immer wieder größer. Jetzt, wo gerade wieder ein paar Leute zurückgekommen sind, fällt wieder jemand aus. Das ist natürlich schade. Aber also läuft es eben in einer langen Saison manchmal. Bevor wir jetzt zu den Awards kommen, die ihr kennt, den Freak of the Week und den Stinker der Woche, würde ich eine Sache noch ansprechen wollen. Das hat nicht direkt was mit Basketball zu tun, aber ich dachte, wir haben eben, bevor wir aufgenommen haben, mal darüber gesprochen. Ich dachte, es ist schon wichtig, weil das auch in den Nachrichten, teils auch sogar hier in Deutschland mal rauskam, in den letzten Jahren, vielleicht jetzt nicht explizit dieser Fall, nämlich, dass Sportler gewisse politische oder gesellschaftliche Geschehnisse kommentieren und damit die Bühne nutzen, die sie haben durch ihren Sport, eben bestimmte Messages zu transportieren. Das war jetzt diese Woche wieder der Fall, als Derrick Rose beim Aufwärmen ein T-Shirt getragen hat, wo drauf stand I can't breathe. Vielleicht für euch als Hintergrund, vielleicht habt ihr es mitbekommen und wisst nicht genau, was es damit auf sich hat. Es kam im Juli, glaube ich, war es schon in Amerika zu einem Fall von Polizeigewalt, wo ein afroamerikanischer Amerikaner von der Polizei wegen vermeintlichem Verkaufens von Zigaretten gestellt worden ist und der dann, es kam zu Handgreiflichkeiten. Und der Mann ist tatsächlich so stark in den Schwitzkasten genommen worden vom Polizist, dass er auf der Stelle halt gestorben ist daran. Und er hat halt eben, während das auf Video aufgenommen worden ist, noch permanent gesagt, I can't breathe. Und es wurde halt nichts geändert. Und dann ist er wirklich ganz tragisch halt verstorben. Weshalb wir das jetzt sagen, ist eben, Derrick Rose hat dieses T-Shirt getragen und hat damit halt nochmal die Aufmerksamkeit darauf nehmen oder legen wollen. Wir wollen das jetzt gar nicht mal so sehr kommentieren, was es mit diesem Fall von Polizeigewalt auf sich hat, sondern ich würde dich einfach gerne nochmal fragen, wie stehst du generell dazu, dass Sportler diese Bühne nutzen? Meinst du, das gehört nicht dahin, weil wir wollen nur den Basketball sehen oder findest du das gut, dass das gemacht wird? Was meinst du? Ich meine, das gehört schon dahin. Ich glaube gerade, Leute wie Derrick Rose oder auch LeBron James und Kevin Durant, die in vergangenen ähnlichen Fällen zu der Art auch immer schon mal wieder in der Öffentlichkeit aktiv geworden sind. Und das gab es ja auch schon mal früher im Sport, so ist es ja nicht. Also wenn man sich die Black Panther-Bewegung bei Olympia anschaut von damals und so weiter, also dass Sportler zu politischen Ereignissen auch öffentlich ihre Meinung kundtun. Ich glaube, gerade bei solchen Vorbildern ist es wichtig, dass sie zu bestimmten Sachen Stellung nehmen, ob man jetzt ihre Meinung teilt oder nicht, das finde ich dann steht nochmal auf einem anderen Blatt Papier. Also ich glaube, in dem Fall gibt es relativ wenige Meinungen, dass es sich da, also unterschiedliche Meinungen, dass es sich da einfach um einen Fall von unangemessener, übertriebener Polizeigewalt gehandelt hat. Aber ich glaube, gerade die ganzen Jungs, die deine Schuhe kaufen, die deine Trikots kaufen und, denen vielleicht auch mal mit an die Hand zu geben, Leute, es gibt noch ein bisschen was anderes als Basketball und es gibt auch wichtigere Sachen als den neuen D-Rose oder den neuen KD-Schuh oder sonst irgendwas. Das finde ich schon wichtig, weil wo holen sich sonst irgendwelche politisch nicht interessierten Teenies oder wer auch immer dann vom Fernseher sitzt, sonst ihren politischen Input her? Das wird nicht aus irgendwelchen Politsendungen kommen, das wird nicht aus irgendwelchen Polit-Talkshows kommen, sondern das kommt dann eben von den Leuten, mit denen sie sich identifizieren können. Und da gehört nun mal gerade in Chicago, auch eine Stadt, die mit viel Gangkriminalität zu kämpfen hat, gehört ein Derrick Rose dazu. Und wenn Derrick Rose seine Stimme zu irgendeinem Thema erhebt, dann sorgt zumindest dafür, finde ich, dass junge Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, die Chance haben, sich da selber reinzulesen und ihre eigene Meinung bilden zu können. Und alleine das, wie gesagt, ob man seine Meinung teilt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier, aber dass er dafür sorgt, dass junge Leute sich mit dem Thema auseinandersetzen, finde ich, ist positiv. Und ich glaube auch, dass die Bühne Basketball nicht nur für Commercials, neue Schuhe und irgendwelche Hip-Hop-Artists, die aufmerksamkeitsstark am Court sitzen, um ihr neues Album zu promoten, genutzt werden sollte, sondern dass die Leute oder die Spieler sich dann eben ihrer Rolle bewusst sind und eben auch zu wichtigen Themen was sagen. Ja, ich glaube, da sind wir einer Meinung, wie du schon sagst. Das gab es letztes Jahr in der Saison schon. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass da einige Teams mit Fotos gemacht haben, wo die Spieler Hoodies anhatten und übers Gesicht gezogen haben, also die Kapuze übers Gesicht gezogen, um daran zu erinnern, dass eben auch schon ein afroamerikanischer Jugendlicher erschossen worden ist, mit der Begründung, ja, es sah ein bisschen komisch aus, weil der hatte ja auch diesen Hoodie an. Belassen wir es, denke ich mal, dabei und gehen weiter zu unseren Awards. Gucken uns die basketballerischen Höhen an, die in der letzten Woche passiert sind. Fangen wir an mit dem Freak of the Week, der natürlich wieder gebührend empfangen wird. Freak of the Week ist diese Woche für mich ein Homeboy. Ist Monta Ellis von den Dallas Mavericks. Nehme ich vielleicht jetzt schon mal vorweg. Wir haben euch letzte Woche ans Herz gelegt. Guckt euch doch mal das Spiel Dallas gegen Chicago an. Es sei unser Spiel der Woche. Gesagt, getan, hoffentlich. War nämlich ein Kracher. Double Overtime, 132 zu 128. Hin und her ging es die ganze Zeit. Beide Coaches on top of their game sozusagen haben wirklich einiges aufs Parkett gezaubert, die beiden Teams. Und da hat Monta Ellis bewiesen, dass er ein Spieler ist, der offensiv Spiele entscheiden kann. Das hat er zweimal bewiesen diese Woche. Einmal da im Overtime-Spiel, wo er 38 Punkte aufgelegt hat. Dazu muss man sagen, er hat wieder eine alte Monta Ellis-Tendenz gehabt, hat nämlich 35 Mal geworfen. Aber das hat mich insofern gar nicht gestört, weil er halt unentwegt in die Zone gezogen ist und kreiert hat. Und Dirk hat nicht unbedingt den besten Tag gehabt. Insofern, ein Sieg ist ein Sieg. 3 wichtige Freiwürfe gemacht, die das Spiel überhaupt erst in Overtime gebracht haben. Kirk-Hinrich hat da ein sehr dummes Foul begangen, vielleicht nochmal darauf, weil es jetzt auch das Spiel der Woche war. Was machst du, wenn du mit 3 Punkten führst und der Gegner hat den Ball und bringt ihn nach vorne? Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Manche Coaches sagen, ja, lass den spielen und versuch den Dreier zu contesten. Manche sagen, hey, foul ihn, dann geht er an die Freiwurflinie, kann 2 werfen. Genau das war wohl der Plan. Kirk-Hinrich wollte faulen. Gut, man muss dazu sagen, Ellis hat das gesehen, dass er faulen wurde und ist genau im richtigen Moment hochgestiegen und hat halt so getan oder hat halt den Wurf noch genommen. Daraus resultieren dann 3 Freiwürfe und das Spiel geht in Overtime. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, was Hinrich da gemacht hat. Man hat gesehen, dass das von Thibodeau gesagt worden ist, dass er faulen soll. Das war halt ein Tick zu spät. Das zweite Spiel von Ellis, 23 Punkte, ein bisschen ruhiger. Kommen wir aber nachher noch drauf zu sprechen, weil das war gegen die Milwaukee Bucks. Sein altes Team war ja nochmal extra on fire. Dirk war da nicht mit dabei, der wurde ausgeruht. Insofern lag es an ihm, das Spiel dann zu entscheiden. Gesagt, getan, Buzzerbeater. Ich bin ausgerastet, hab's total abgefeiert und bin, soweit es mein Knie erlaubt, rumgesprungen in der Wohnung. Insofern hat mich gefreut und deshalb ist er mein Freak of the Week. Mein Freak of the Week ist gefühlt 35 Jahre älter als Monta Ellis, schon solange ich denken kann in der NBA und spielt bei den San Antonio Spurs, Tim Duncan, fast 40 mittlerweile, nicht zu Unrecht als einer der besten Power Forwards aller Zeiten immer mal wieder im Gespräch. Es gab ja letzte Saison auch immer diese, oder diese Saison auch schon, diese Diskussion, wessen Karriere ist denn tatsächlich erfolgreicher, die von Kobe oder die von Duncan. Das sind auch so Themen, die wir zum Beispiel im Weihnachtspott dann diskutieren könnten. Was er jetzt diese Woche gemacht hat und warum er mein Freak of the Week ist, Triple-Double im Top-Game gegen die Memphis Grizzlies, also im Spitzenspiel des Westens sozusagen, mit 38 Jahren, 10 Assists auch nochmal auflegen, finde ich einfach geil. Danach Spiel gegen die Timberwolves, jetzt nicht unbedingt so stark wie Memphis, aber Popovic hat ja die Tendenz, dann in solchen Spielen die Jungs auch weniger spielen zu machen. Das hat er dann gemacht. 18 Minuten hat Tim Duncan auf dem Platz gestanden. 13 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists in 18 Minuten. Fand ich ebenso stark. Und danach die Nacht, ich glaube, es war tatsächlich ein Back-to-Back, 14 und 17 gegen Brooklyn. Es gibt mit Sicherheit Jungs, die in dieser Woche bessere Statistiken aufgelegt haben, aber keinen mit 38 Jahren. Insofern mein Freak of the Week, Tim Duncan. Ja, den Stinker der Woche, der jetzt kommt, müssen wir leider diesmal ohne Jingle ankündigen. Der Computer wehrt sich, das Internet streikt. Insofern, mein Stinker der Woche, habe ich vorhin schon mal erwähnt, ist nämlich Brandon Jennings von den Detroit Pistons und das auch vollkommen zu Recht, weil er diese Woche drei Partien, Stinkerpartien aufs Parkett gelegt hat. 2 von 10, 0 von 11. Und dann nochmal ein 2 von 10 gegen Philly mit diesem katastrophalen Pseudogame-Winner-Attempt am Ende. Das ist eine Katastrophe in einem Wort. Ich denke, es wäre auch mal Zeit, ihn einen Denkzettel zu verpassen. Ich habe mal Basketball-Reference bemüht und habe mal geguckt. 0 von 11 liest sich nicht so schön. Wann gab es denn mal einen Spieler, der mindestens 35 Minuten auf dem Feld stand, mindestens 11 Würfe genommen, kein Field Goal erzielt hat und dabei auch nur einen Punkt gemacht hat. Sprich, er ist noch nicht mal in die Freiwurflinie groß gekommen. Und das ist in den letzten 10 Jahren zweimal passiert. Einmal Skip to My Lou, Rafer Alston, ja, von Houston, und ein französischer Spieler, der mal bei Miami gespielt hat, Yakuba Diawara. Und das ist beides 8 Jahre her. Also, Brandon Jennings, willkommen im Club. Ja. Alternativ hätte man natürlich auch den Coach direkt der Pistons nennen können, weil wenn du gegen Philly verlierst, hast du das eigentlich verdient. Vor allem, wenn du auch 12 hintereinander verlierst. Ja, das Spiel letzter Woche haben wir ja sozusagen schon ein kleines Recap gemacht. Du hast mit Tim Duncan auch das zweite Spiel der Woche, was wir euch empfohlen haben, schon ein bisschen besprochen. Das war nämlich San Antonio gegen Memphis. Da hat sich San Antonio knapp durchgesetzt. War auch ein schönes Spiel. Ich habe es mir nicht angeguckt, beziehungsweise nur die Highlights. Aber das hat auf jeden Fall gehalten, ja, was einem versprochen wurde. Das Spiel dieser Woche, was haben wir da auf dem Zettel? Oklahoma City gegen Cleveland. Endlich sind alle wieder fit und endlich kommt zum ersten Aufeinandertreffen vom MVP der letzten Saison und dem MVP der vorletzten Saison, Kevin Durant gegen LeBron James. Ich glaube, allein deswegen sollte man in der Nacht von Donnerstag auf Freitag früh schlafen gehen, sich nachts einen Wecker stellen und sich das reinziehen. OKC kämpft um den Playoff-Platz im Westen, Cleveland kämpft um die Krone im Osten. Und ich glaube, immer wenn die beiden gegeneinander spielen, dann geht es nicht nur um die Teams und nicht nur um die Standings, sondern auch um die persönliche Komponente. Wer ist mittlerweile der Platzhirsch in der Liga? Insofern freue ich mich drauf. Dazu kommt dann noch so ein Matchup wie Russell Westbrook gegen Kyrie Irving, was natürlich dem auch in nichts nachsteht, oder Serge Ibaka gegen Kevin Love. Ich glaube, dieses Spiel kann richtig, richtig interessant werden und ich werde mir auf jeden Fall einen Wecker stellen, denke ich. Reggie Jackson, der Dion Waiters vergewaltigt, würde ich gerne auch noch nennen, falls denn Dion Waiters auf dem Court darf. Nee, wird cool. Also ich glaube, das Spiel würde ich mir auch gerne angucken. Kommen wir zu unserem adoptierten Team, die Milwaukee Bucks. Unser League Pass Favorite, heimlicher Champion der Herzen. Wir haben sehr, sehr viel Spaß. Wir haben auch noch genug Zeit, jetzt schön ein bisschen zu quatschen über die Milwaukee Bucks. Haben 11 Siege und 11 Niederlagen, einen ausgeglichenen Record. Stehen ganz gut da zu Beginn der Saison. Ich glaube, so gut haben wir sie gar nicht gesehen. Ich glaube, wir haben vorher, was wir wohl gesagt haben während den Previews, ist, dass sie Spaß machen werden, dass sie jung sind, talentiert, dass sie Bock haben und Bock machen. Aber Bock dann auch mit den Bucks passt natürlich dann. Aber dass sie so gut gestartet sind, hätten wir vielleicht nicht gedacht. Legen wir einfach mal los. Hatten 3 Spiele diese Woche. 2 gegen Dallas, 1 gegen Miami. 2 Niederlagen, 1 Sieg. Ich würde sagen, wie immer, sprechen wir kurz mal, was uns aufgefallen ist. Was uns aufgefallen ist bei den Spielen. Und anschließend ein bisschen länger sprechen wir mal generell über das Team und nehmen ein paar Spieler raus, die wir dann besprechen und gucken, wo es hingeht für die Bucks. Mittwoch zu Hause gegen Dallas, wir haben es eben mal kurz erwähnt, beziehungsweise ich, als ich über Monta Ellis gesprochen habe, ja, heartbreaking loss, den Buzzerbeater kassiert, war ein ziemlich wilder Schuss, den sich Ellis da genommen hat und dann den er trifft. Manche haben noch gesagt, ob er wohl einen Schrittfehler begangen hat. Ich habe es mir echt dann 10 angeguckt. Hat er, glaube ich, nicht. Also ich sah da jetzt auch nichts. Waren aber auch die Kommentatoren der Bucks, die ich gesehen habe. Insofern, ja, ist natürlich schwierig, wenn du mit genau 2 Punkten dein Heimspiel verlierst. Sinken natürlich erstmal die Köpfe. Aber generell war es ein sehr, sehr ansehnliches Spiel. Was die Bucks letztlich gekillt hat, war, dass sie 17 Offensiv-Rebounds zugelassen haben, davon 10 von Tyson Chandler. Ich meine, Tyson Chandler ist dafür bekannt, dass er seinen Trademark Tip-Out macht, wo er den Ball wieder rausschlägt für einen Offensiv-Rebound und so eine neue Possession dann eben generiert. Aber das hat den Bucks so ein bisschen das Rückgrat gebrochen in dem Spiel. Und dann kam dazu, dass Jason Kidd O.J. Mayo hat spielen lassen zu Ende. Nicht, dass es unbedingt schlecht ist. O.J. Mayo spielt eine ganz passable Saison bisher, ist ein Shooter, bringt also offensiv durchaus was, hat aber defensiv Monta Ellis nichts entgegensetzen können. Er hat nämlich die letzten 2 Minuten des Spiels 8 Punkte gemacht und damit tatsächlich Brandon Knight ein bisschen die Show gestohlen, weil Brandon Knight kurz zuvor vor dem Buzzerbeater über Tyson Chandler und den ausgestreckten Armen des Centers einen Sprungwurf getroffen hat und damit bestätigt, dass er wirklich am Ende des Spiels oder der Spiele der Bucks gerne den Ball in der Hand hat und was macht. Das hat er bisher die Saison meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gemacht. Insofern, ja, harter, tougher Loss. Ja, glaube ich auch. Zeigt aber, an einem richtig guten Tag kannst du auch mit einem Top-Team wie Dallas mithalten. Ich glaube, das ist auch wichtig für die Jungs, gerade dieses junge Team von den Milwaukee Bucks eben zu lernen. Und mein Gott, so ein Buzzerbeater, den kannst du halt auch nur in gewisser Weise verteidigen. Was du gesagt hast zur Verteidigung von O.J. Mayo, das ist mir auch aufgefallen. Ich habe es dann in dem Spiel gegen Miami, wo wir jetzt gleich drauf kommen, gesehen, dass in der Crunch-Time, oder es war irgendwann im dritten Viertel, wo es noch relativ eng war, hat Antetokounmpo Dwayne Wade verteidigt und das auch ziemlich gut. Insofern habe ich es auch nicht unbedingt verstanden, dass du dann O.J. Mayo gegen Monta Ellis stellst, weil Monta Ellis einem mit den schnellsten ersten Schritt der Liga hat und dann ist er an dir vorbei, dir bleibt nichts anderes mehr als zu faulen und es ist ja jetzt auch nicht so, dass bis auf Larry Sanders Milwaukee da den absoluten Stopper unterm Korb hätte, der dann Monta Ellis noch gefährlich werden könnte. Ich glaube, das war vielleicht keine so glückliche Entscheidung. Wie gesagt, ich glaube, wir gehen dann direkt zum nächsten Spiel gegen Miami. Da ist mir das nämlich aufgefallen. Also das, was mir so gefällt im Moment am Greek Freak, ist wie er zum Korb zieht. Trotz seiner, ich habe es gerade mal gesagt, 30 Kilo, seinem Salzstangenkörper ist er total stabil in der Luft. Selbst wenn er einen mitkriegt von den großen Jungs, dann springt er meistens ein N1 mit dabei raus. Sein Passing-Game hat sich gemacht, finde ich, aber auch seine Defense. Und das ist mir gerade gegen Dwayne Wade aufgefallen. Also da gab es Possessions, wo Wade echt 3 versucht hat anzudribbeln, dann wie so oft seinen Pumpfake gemacht hat. Antetokounmpo muss nicht springen, weil er auch ohne Sprung groß genug ist, um den hätte blocken zu können. Und dann hat Wade den genervt wieder rausgegeben zu Norris Cole und die Possession ist von neuem angefangen. Also ich glaube, da können wir uns in der Zukunft auch drauf freuen oder vor allem Milwaukee, dass Antetokounmpo auch den besten Wing deines Teams rausnehmen könnte. Ja, ich meine, es ist ja allgemein bekannt, dass der Greek Freak ja Sohn einer Giraffe und einer Krake ist. hat halt wahnsinnig riesige Arme, ist schnell auf den Füßen, die Hände sind halt. Ich glaube, letztes Jahr gab es da, glaube ich, mal einen Blog-Eintrag, wo es hieß, ja, hier, guckt mal, was hat der für Hände. So komisch es auch klingt, googelt einfach mal Giannis Antetokounmpo Hands und dann werdet ihr sehen, wie riesig die sind. Du sagst es. War ein klassischer Blowout. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mal so lange drüber sprechen. Ein Stat, der mich wirklich fast ein bisschen erschreckt hat von Seiten Miami, ist, dass sie im gesamten Spiel nur 20 Rebounds geholt haben. Das ist der schlechteste Wert der bisher von jeglichem Team diese Saison bisher erzielt worden ist. Ich müsste mal gucken, wo es überhaupt mal Spiele gab, wo ein Team nur 20 Rebounds geholt hat. Weil das heißt, du holst noch nicht mal alle 2 Minuten einen einzigen Rebound. Grund dafür war unter anderem, dass eben Milwaukee die Lichter ausgeschossen hat zu Hause. In der eigenen Arena, hat nämlich 56,5% aus dem Feld geworfen, 9 von 16 from downtown und sind auch 26 Mal an die Freiwurflinie gegangen. Insofern gab es da auch nur limitierte Rebounds zu holen. Aber so ein Spiel kannst du, wenn du Miami bist, natürlich nicht gewinnen. Dementsprechend war auch nur Giannis der Einzige, der über 30 Minuten gespielt hat von Milwaukee. Und dann kriegst du eben auch mal ein Spiel, wo dann, ich nenne es mal das Random Kendall Marshall Game, wo ein Spieler, der so ein klassischer Point Guard ist und eigentlich fast nicht werfen kann, dann 7 von 8 und 4 von 5 from downtown aus dem Feld trifft und 21 Punkte macht. Insofern Mund abwischen, glaube ich, für beide Teams, was das Spiel betrifft. Und dann ging es wieder nach Texas für das Rematch gegen Dallas. Ja, ein Stat habe ich vielleicht noch, der mir nicht so gut gefallen hat beim Spiel gegen Miami. Das sind 26 Fouls, die Milwaukee committed hat. Und das ist, wenn du ein Spiel doch so deutlich am Ende gewinnst, schon recht hoher Wert. In dem Spiel vorher, Anfang der Woche mal oder ein paar Tage zuvor gegen Cleveland waren es auch schon 26 Fouls. Und wenn wir nachher auf die Statistiken des Teams nochmal zurückkommen, dann werden wir sehen, dass das mit der Spitzenwert in der Liga ist, den sich Milwaukee da regelmäßig leistet. Ja, Spiel gegen Dallas, das zweite Spiel, war dann nicht so knapp wie der Buzzerbeater vorher durch Monta Ellis, war relativ deutlich, 125 Punkte zugelassen. Das ist schon recht viel. Ich glaube, da gibt es klar, viele Teams, die sich das von Dallas ab und zu mal fangen werden, weil Dallas zu Hause A stark ist und B die Offensive in diesem Jahr einfach großartig ist, muss man wirklich so sagen, was Dallas da auf die Beine stellt. Aber ja, 125 Punkte sind trotzdem einfach viel zu viel. Dallas hat 58% aus dem Feld geschossen, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass deine Defense an dem Tag, abseits mal von den vielen Punkten, die du kassierst, aber dass die irgendwie auf der Höhe war. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, was den Milwaukee Bucks ab und zu mal einfach passieren wird. Da kommt ein Top-Team nochmal vorbei. Du hast eine schwierige Woche gehabt mit Dallas ohnehin schon vorher und Miami. Und dann kriegst du halt von einem Top-Team mal richtig auf den Deckel. Da werden die Jungs dran lernen und ich glaube, das ist jetzt auch nicht ganz so schlimm. Nur das zeigt eben auch, dass bei allem Hype, der so langsam um die Milwaukee Bucks vielleicht hochgekocht ist in den Wochen zuvor, dass sie eben dann doch nicht da angekommen sind, wo andere Teams, die etabliert sind, mittlerweile schon stehen. Mich hat ein bisschen überrascht, dass Giannis in dem Spiel Chandler Parsons nicht wirklich decken konnte. 11 von 14 aus dem Feld. Gerade Chandler Parsons hat dieses Jahr ziemlich Schwierigkeiten, irgendwie den Ball in die Reuse zu werfen. Insofern, ja, irgendwie vom Statistikbogen her hat er wohl sehr viele Schwierigkeiten gehabt, irgendwie Chandler Parsons effektiv zu decken. Du sagst schon, kann mal passieren. Milwaukee, gerade ein junges Team, hat häufig Probleme, wenn sie 10, 15 Punkte zurückliegen, dann Runs zu initiieren und zurück ins Spiel zu kommen. Das war bei Dallas dann oder beim Spiel gegen Dallas ersichtlich, dass sie eben recht früh zurücklagen und dann es auch nicht mehr geschafft haben, das Spiel eng zu gestalten. Und dann lässt sich Dallas das dann natürlich auch nicht mehr nehmen zu Hause. Das waren jetzt die drei Spiele. Ich habe mir ziemlich viele Notizen gemacht. Wir könnten tatsächlich eigentlich theoretisch jeden Spieler durchgehen und eigentlich jede Menge darüber sprechen, weil ich viele, viele Jungs echt mag, die sie im Kader stehen haben. Aber vielleicht, bevor wir auf bestimmte Spieler zu sprechen kommen, vielleicht mal von unserer Seite jeder, was uns so generell auffällt am Spielstil, vielleicht ein paar Stats. Du hast gesagt, du hättest auch ein paar schon rausgesucht. Ich sehe halt einen großen Pluspunkt der Milwaukee Bucks in der Möglichkeit, Fastbreaks zu laufen. Und das eben, weil viele Leute bei Milwaukee das Ballhandling übernehmen können. Das heißt, du gehst Coast to Coast. Ein Giannis, auch ein Jabari Parker, Brandon Knight, auch OJ Mayo natürlich. Das sind alles Jungs, die sofort sich die Pille schnappen können und mit Ass und Zehen nach vorne rennen. Und das sind alles Spieler, die unterm Korb verwandeln können, die athletisch sind, die schnell sind. Das muss eine Sache sein, die Milwaukee konstant durchziehen muss, dass sie Fastbreak-Points haben. Gegen Miami zum Beispiel haben sie 24 gehabt, auch im ersten Spiel gegen Dallas war es so um die 30. Wenn es 20 bis 30 Punkte sind, sollten sie eigentlich in der Lage sein, jede Nacht oder jedes Spiel aufs Parkett zu bringen. Das ist definitiv eine Waffe. Eine Sache, die ich noch vorher sagen würde, ganz gerne, bevor ich an dich weitergebe, ist, es wurde immer so ein bisschen gefragt, auch bevor jetzt, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, der Owner gewechselt wurde, also der Eigentümer der Milwaukee Bucks ist nicht mehr der Senator aus Milwaukee, sondern das ist jetzt eine Gruppe, die Eigentümer sind. Wieso ich das sage, ist, wurde immer gesagt, ja, Milwaukee ist dieses klassische Mittelfeldteam. Ja, die haben immer Schwierigkeiten, einen Star sich zu holen, haben immer ein Team, das so gerade um die Playoffs mitspielt, aber es nie reicht. Das war damals schon so mit Ray Allen, das war mit Michael Redd so, mit Rashard Lewis. Das waren alle Spieler, die waren gut, aber eigentlich Second Bananas, wie ganz gern gesagt wird. Und da haben viele gesagt, das Team ist auch jetzt wieder so aufgestellt. Die Leistungsexplosion der jungen Leute und auch Jabari Parker als Rookie hat dem so ein bisschen entgegengewirkt, dass das wieder rausgekramt wird. Aber die haben viele Spieler, die ein Team, was im Rebuilding ist, was ja Milwaukee eigentlich schon noch ist, nicht unbedingt braucht. OJ Mayo ist einer dabei, Jared Bayless, Dudley, Ersan Ilyasova, Zaza Pachulia, das sind alles etablierte Veteranen, die aber eigentlich auch Spielzeit brauchen. Und du hast, glaube ich, gesagt, du möchtest auch gleich nochmal kurz über die sprechen. Die Kehrseite ist natürlich, oder beziehungsweise erstmal das Positive an diesen Spielern ist, wenn du Veteranen hast, die Liga kennen, wie die genannten Spieler, dann hast du auch die Möglichkeit, die auf dem Platz hinzustellen, wenn die jungen Jungs, also die Young Guns, dann strugglen. Sprich, du kannst Spiele wieder drehen, du kannst versuchen, das Spiel ruhiger zu machen, ein bisschen Halbweltbasketball spielen mit diesen erfahrenen Spielern. Der Nachteil ist natürlich, dass die Jungs teuer sind. Die viertbestbezahltesten Spieler der Milwaukee Bucks sind Larry Sanders, der hat noch 4 Jahre 44 Millionen Vertrag. OJ Mayo 2 Jahre 16 Millionen. Ejan Ilyasova mit 3 Jahre 25 Millionen. Zaza Pachulia mit 2 Jahren 10 Millionen. Das hindert dich natürlich schon ein bisschen daran, wirklich die jungen Spieler nicht nur sehr viel spielen zu lassen, weil wenn du die Jungs bezahlst, musst du sie auch spielen lassen, sondern eben auch in der Entwicklung. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ja, das mit den Verträgen liegt ja mit Sicherheit auch daran, dass Jabari Parker und Giannis noch in ihren Rookie-Verträgen sind. Da kriegst du halt noch nicht so viel Kohle. Aber ja, ich gebe dir schon recht. Also gerade natürlich für OJ Mayo oder auch für Larry Sanders ist das schon relativ viel Geld. Ich habe sie vor unserem Podcast die verlorenen Jungs genannt, die Spieler von den Milwaukee Bucks, die du gerade genannt hast, so ein Kendall Marshall, so ein vor allem Jared Dudley zum Beispiel ist da zu nennen oder auch Jared Bayless, alles Spieler, die in ihren vergangenen Vereinen nicht so richtig angekommen sind und auch relativ schnell in Ungnade gefallen sind und dann mehr so von Stadt zu Stadt, von Team zu Team geschickt worden sind, aber jetzt in ihrer Rolle. Ich glaube, die gefallen sich da in ihrer Rolle. Also so ein Jared Dudley zum Beispiel im letzten Spiel, was ich mir angeguckt habe von den Milwaukee Bucks jetzt in der Vorbereitung für den Podcast, da wirft er irgendeinen Dreier, überhaupt keine wichtige Spielsituation, rennt zur Bank zurück, freut sich den Ast überhaupt und klatscht irgendwie mit den Jungs ab. Das macht er vielleicht 1-2 Mal pro Spiel, aber das reicht ihm dann auch. Er wird da nicht so wie bei den Clippers vorher als Sündenbock abgestempelt oder halt auch ein Kendall Marshall, der sich, glaube ich, in L.A. nicht so richtig wohlgefühlt hat. Ich glaube, das ist schon ganz in Ordnung so, auch wenn sie relativ teuer sind. Was ich auch nicht schlecht finde, ist, dass Milwaukee genau weiß, dass du solche Veteranen brauchst. Philadelphia, das haben wir ja schon 1-2 Mal kritisiert, macht es nämlich genau anders. Die holen sich D-League-Spieler, ohne da jemandem jetzt zu nahe treten zu wollen, aber wirklich Spieler, die wirklich in der NBA nichts zu suchen haben, um ihre jungen Leute zu unterstützen. Das führt dann dazu, dass ein Michael Carter Williams oder auch ein Nerlens Noel Bad Habits sich irgendwie aneignen und denken, sie könnten sich jetzt alles erlauben, weil keiner da ist, der sie mal einnordet. Und auch wenn so ein OJ Mayo jetzt nicht dafür bekannt ist, dass er der absolute Leader ist, sondern eher auch mal wegen seinen Antics neben des Platzes aufgefallen ist, der wird im Zweifel einem Giannis oder einem Jabari Parker schon sagen, Junge, nimm dich mal zurück, wenn du irgendwie 3 von 18 geworfen hast, dann ist jetzt mal Feierabend, jetzt lässt du mal Jared Bayless, Jared Dudley und mich das Ganze machen. Sowas hat Philadelphia nicht, insofern gefällt mir das in Milwaukee schon ganz gut, dass du dir die jungen Spieler auch nicht unbedingt versaust. Ja, zu so übergreifenden Stats, du hattest gerade von den Fast Breaks geredet, das merkt man auch in den Stats, erster in Steals in der ganzen NBA. Das finde ich positiv, weil sie genau damit ihre Stärke ausnutzen. Das kann aber natürlich auch in Richtung Gambling gehen, dass du dir viele unnötige Fouls holst und sie sind tatsächlich zweitschlechtestes Team oder begehen die zweitmeisten Fouls in der Liga, was mit Sicherheit auch damit so ein bisschen zusammenhängt. Und die Offensive Rebounds, die habe ich tatsächlich nicht verstanden, die musst du mir mal erklären. Sie sind das zweitschlechteste Team von den Offensive Rebounds, heißt also, wenn du als Gegner in die Halle in Milwaukee kommst oder gegen Milwaukee spielst, hast du die Chance, eine Menge offensive Rebounds zu holen. Sie sind aber gleichzeitig selber das zweitbeste Offensive Rebound Team. Das heißt, unterm Korb des Gegners geben sie sich alle Mühe, die Dinger runterzuholen. Unter ihrem eigenen Korb ist der Gegner aber quasi eingeladen, sich die Dinger zu pflücken, wie er möchte. Das wird mir irgendwie nicht so ganz klar, so ein bisschen paradox. Also ich gucke gerade mal, sie haben 6 Spieler, die über einen Offensive Rebound pro Spiel holen, was dann für sich schon sehr, sehr gut ist. 3 davon in Pachulia, Jabari Parker und Larry Sanders, die um die 2 oder mehr Offensive Rebound pro Spiel holen. Also man weiß, gerade auch Larry Sanders ist ein sehr, sehr guter Offensiv-Rebounder. Ist mir auch ein bisschen Mysterium mit den Defensiv-Rebounds. Für mich wäre eine logische Erklärung, dass sie recht viel Zone spielen. Müsste man jetzt gucken. Da gibt es natürlich viele Abpraller, die dann direkt unterm Korb dann irgendwie zur Verfügung stehen. Vielleicht haben sie jetzt auch sehr viele Teams schon gespielt. 20 Spiele ist ja noch nicht so viel, die halt sehr gut offensiv rebounden. Müsste man mal gucken. Häufig ist es aber auch so, dass also Larry Sanders, können wir vielleicht dann jetzt auch direkt zu springen, würde ich ohnehin ganz gern mal ansprechen, war letztes Jahr, vorletztes Jahr so ein bisschen das Baby der Blogosphäre, in was so Basketball und NBA betrifft. Letztes Jahr dann so ein bisschen der Running Gag, ja, flog häufiger mal vom Platz, hat erzählt, dass er ganz gern mal sich eine Lunte raucht und Marihuana dann eben konsumiert, weil er das braucht, um zu entspannen. Ihn haben wir auch recht stark gefeatured so und als X-Faktor bezeichnet in unseren Previews. Besonders ich bin eigentlich noch ein recht großer Fan von ihm, auch was er jetzt noch macht. Ich würde dich jetzt noch mal kurz daran erinnern, was ich dir vorgeschlagen habe, welche Wette. Ich habe nämlich gesagt, dass Larry Sanders die Saison 12, 10 und 2 knackt. Wenn man sich jetzt mal die Stats anguckt, denkt man auf gar keinen Fall. Fakt ist aber, er spielt momentan nur 21 Minuten. Auf 36 Minuten hochgerechnet, zugegeben, er wird keine 36 Minuten spielen, weil er 3,8 Fouls pro Spiel hat. Da ist nämlich jemand, der sehr viel foult. Trotzdem, 36 Minuten ist immer ein guter Indikator, was wirklich ein Leistungsträger zu leisten imstande ist. Bringt er 11,9, 10,6, 1,6 Steals und 2,7 Blocks. Also hoffe ich natürlich sehr, dass er weniger fault und mehr spielt, weil diese Stats zeigen, dass er wirklich fähig ist, viel zu bringen. Er reboundet sehr, sehr gut. Er ist ein sehr, sehr guter Teamdefender. Und auch da sieht man, wenn er hilft in der Verteidigung, hilft er wahrscheinlich viel, geht auch ganz gern mal zum Block oder will mal hochgehen und den Shot challengen. Und da muss eben der zweite Mann kommen, sonst hast du Offensiv-Rebounds, die dann kommen. Das ist dann nämlich der Mann, der ursprünglich von Larry Sanders gedeckt worden ist, der dann eine einfache Möglichkeit hat, den Rebound zu holen. Und ich denke, dass das eine Möglichkeit ist, zu erklären, wieso die Bucks so schlecht rebounden. Ja, mit den Stats bin ich ganz bei dir. Da kann man noch eine weitere Kategorie nehmen, wo sie einmal hui sind und eine andere, wo sie fui spielen. Das sind nämlich einerseits die Assists vorne, sind sie das drittbeste Team, spielen die drittmeisten Assists. Das würde implizieren, dass sie ein Team sind, das gerne den Ball weitergibt, die den Extra Pass spielen. Gleichzeitig fabrizieren sie aber auch die meisten Turnover der Liga. Das würde heißen, dass sie manchmal zu viel spielen wollen. Brandon Knight ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, eine Turnover-Machine zu sein. Das ist, glaube ich, eher die Masse, die es macht, dass mal Giannis mit dem Kopf durch die Wand will und noch nicht ganz weiß, wen er anspielt. Parker, Larry Sanders ist so ein bisschen schwarzes Loch tatsächlich offensiv. Da kommen auch mal 2 Turnover pro Spiel zustande. Aber das ist eben, wenn du ein junges Team hast, positiv, ich habe es mal echt zusammengefasst, dass es viele Hustle-Stats sind, wo sie eben sehr, sehr gut sind, die Steals, die Freiwürfe, und ja, dann faulst du eben auch recht viel oder hast viele Turnover. Was ich ganz interessant finde, ist von der taktischen Seite her, dass sie, ich nenne es mal, semi-groß spielen können. Was ich damit meine, ist, dass sie auf dem Flügel sehr viele Spieler haben, die sehr groß sind, in Giannis, Jabari Parker, Chris Middleton auch, dass sie also auf der 2 und auf der 3 wirklich sehr groß spielen können, dann aber häufig gleichzeitig einen Stretch-Vierer haben oder einen kleinen Vierer und Larry Sanders in der Mitte. Das ist auch eines der Matchups, die sie meist, oder Rotationen, die sie am meisten benutzen, dass sie keinen wirklichen Vierer haben, sondern immer einen anders heißt Vierer, Power Forward. Und das ist sehr interessant, weil sie ja sehr groß verteidigen können. Sie haben sehr schnelle Flügelverteidiger, aber sind dann im Frontcourt teilweise physisch nicht in der Lage, die Spieler zu verteidigen. Spricht natürlich dafür, dass du sehr schnell spielst, viele Turnover kreierst, demnach auch Steals, aber dass du dann eben ja out-rebounded wirst. Ich kann mir schon vorstellen, dass das für die Zukunft ein Modell sein könnte in den Spielen, die ich geguckt habe, dass auch Jabari Parker oft auf der 4 spielen wird. Ich glaube, von den Rookies aus der Class, Rookie-Class aktuell, ist er vom Körper her mit Sicherheit der, der schon am besten in die NBA passt. Das finde ich schon imposant. Also wenn er zum Korb zieht, schließt unheimlich viele Angriffe auch mit Dunks ab, also zieht auch gegen die großen Jungs mit voller Härte zum Korb. Der ist schon eine ganz schöne Kante, das hätte ich tatsächlich vor der Saison nicht so gedacht und ich glaube, man hat ihn so vor der Saison als Poor Man's Mellow so ein bisschen bezeichnet und bei Mellow hat sich das ja dann auch irgendwann bewahrheitet, dass er letzte Saison auf der 4 relativ gut war, weil er auch von draußen schießen kann und ein ordentliches Post-Up-Game hat und ich glaube, das kann bei Jabari Parker recht ähnlich werden und wenn dann so Leute wie Brandon Knight oder Giannis dann draußen warten, Knight durch sein Shooting, Giannis, der dann nochmal cutten kann, dann ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Rotation, die Bucks da laufen können. Ja, hast du noch was zu Milwaukee? Also ich habe hier noch John Hanson stehen, Jabari Parker, was kann Kidd als Coach? Wie gut wird Brandon Knight, finde ich interessant, weil er nächstes Jahr auch Free Agent wird. Vielleicht kurze Frage an dich, meinst du, dass er so ein Franchise-Point Guard werden kann? Oder ist das vielleicht eher so ein Typ in der Kemba Walker Range, weiß ich nicht, 4 Jahre, 46 Millionen, sowas, guter Aufbau für die Zukunft, vielleicht auch ein Ty Lawson? Naja, ich glaube, die ganzen Free Agent Point Guards, die werden alle auf den Eric Bledsoe Deal schauen. Und ich glaube, nach einer Saison wie Brandon Knight, die jetzt gerade spielt, wird er auf jeden Fall, es kommt ja noch dazu, dass in 2 Jahren wahrscheinlich der Salary Cap höher wird, wird er schon so in die Bledsoe-Nummer schielen wollen. Ich weiß nicht genau, ob es viele Teams gibt, die ihm das bezahlen werden, aber er spielt eine grundsolide Saison und ich glaube, naja, unter 10, 12 Millionen im Jahr wird er mit Sicherheit nicht rausgehen. Insofern, ja, ich glaube nicht, dass er ein Franchise-Player ist tatsächlich, also ich glaube, alleine kann er kein Team tragen, aber er ist eine absolut gute zweite und dritte Ergänzung zu einem Topstar, den du im Team hast. Und wenn du einen Point Guard brauchst, dann wäre Brandon Knight aktuell auch jemand oder einer, dessen Name dann fallen würde. Ich gehe im Hinblick auf die Zeit einfach jetzt nochmal ein paar Punkte durch. John Hanson ist jetzt momentan noch verletzt, braucht aber definitiv mehr Spielzeit, wenn man sein Potenzial ausschöpfen möchte. Ist ein Spieler mit einer riesen Upside. Muss Milwaukee sich entscheiden, ob sie bei Ilyasova bleiben und Hanson traden für ein Asset. Auf der Bank darf er nicht sitzen. Wäre schade für uns als Fans und schade auch für ihn als Spieler. Da muss entweder ein Trade passieren, der ihm Platz schafft oder er muss getradet werden. Kai Middleton, super Saison, trifft sehr gut von außen, gefällt mir sehr, sehr gut. 21 Punkte gegen Dallas. Ja, Jabari Parker ist für mich bislang definitiv Frontrunner für Rookie of the Year. Da wieder mal scheiße, dass Marcus Smart und Julius Randle verletzt sind. Eben hast du gesagt, NBA ready, dann denke ich nur an die beiden und mit welcher Intensität die beiden noch spielen würden. Insofern ist bisher Jabari, der zeigt, dass er in die Liga gehört, hat einen schönen Hookshot auch und spielt gegen die großen Jungs ganz gut. Insofern, das freut mich. Und ich bin immer derjenige, der auch auf die Rotation zeigt mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich nenne es mal, Jason Kidd macht nach wie vor noch so ein Rotationsroulette. Es gibt also 10 Spieler, die mehr als 18 Minuten pro Spiel auf dem Parkett stehen. Und das ist eine zu gestreute Rotation. Da muss er gucken, wen er wirklich länger spielen möchte. Ich glaube, 2, 3 Spieler, Giannis, Brandon Knight, Jabari, werden alle so um die 30 spielen. Aber dann muss er gucken, wie er die Rotation halt wirklich gut hinbekommt. Ja, ich glaube, das war's für mich erstmal. Wie die letzten Male auch, würde ich noch ein paar Sachen haben. Things that make me smile, so zur Erheiterung ganz am Ende des Pods. Da habe ich 3 Sachen mir aufgeschrieben. Einer tut dir ein bisschen weh. Das ist der Block von Kemba Walker gegen José Calderón. José Calderón dachte, er hätte im Fastbreak einen offenen Dreier. Guck nicht nach hinten, von hinten kommt der ICE namens Kemba Walker angerannt und verfrachtet den Dreier in die gefühlte 28. Reihe. Der zweite Punkt ist Game Winners. Es sind allein drei gewesen, glaube ich, diese Woche. Monta Ellis mit dem Buzzerbeater, Curry mit dem verrückten Stepback-Dreier gegen Orlando und dann wieder leider Kemba Walker gegen euch mit dem Last-Second-Layup. Und das dritte, Russell Westbrook doing Russell Westbrook things. Einerseits dieser unfassbare hohe Energy-Junk gegen die Pistons. Wahnsinn, kann, glaube ich, als Point Guard nur er und ein fitter Derrick Rose und andererseits die verrückten Turnover, die er sich nach wie vor leistet. Also da muss man schmunzeln. Ja, du hast diese eine Geschichte erzählt, wo er gedribbelt hat und Durant wartet und wartet und wartet. Ich habe es mir gerade ja mit dir nochmal angeguckt, bis Durant dann tatsächlich irgendwann die Arme in die Knie legt sozusagen, sich abstützt und sagt, ja gut, Dicker, dann mach halt. Und ein Airball dabei rausgekommen ist. Ja, als letzten Punkt habe ich ganz frisch, vor 2 Minuten habe ich einen Alert gekriegt bei Bleacher Report, Things That Make Me Sad. Phil Jackson hat gesagt, einige Spieler bei den Knicks haben eine Loser-Mentality und scheinen die Triangle nicht so zu begreifen, wie wir es von denen erwarten. So kann man keine Spiele gewinnen und wir werden sehen, was bis zur Trade-Deadline daraus wird. Wieder mal Stunk bei den Knicks, Ruhe will nicht einkehren. Ja, ich werde mir unter der Woche jedenfalls keine Spiele mehr angucken. Ja, ich würde sagen, das war's für diese Woche. Nochmal der Hinweis, bitte kommentiert weiter fleißig, sagt eure Teams, sagt was zu dem Weihnachtsspecial, was ihr haben wollt. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. From Downtown. Reingehauen.